Chase genoss den heißen Tag auf seine Weise und ließ sich von Ryder das Fell bürsten. Oh, das ist die Stelle. Oh, nein, das ist die Stelle. Oh, warte, das ist die Stelle. Aber Ryder wurde abgelenkt. Hallo, hier ist Ryder. Ryder, hier ist Captain Tollpatsch. Ich habe ein wahliges, ein riesengroßes Walproblem. Oh nein, Captain Tollpatsch steckt in einem Wal fest. Haha, nicht in einem Wal, daneben. Das Walbaby hat sich erschreckt und ist auf den Strand geschwommen. Oh oh, der Babywal ist also gestrandet? Ja, es besteht die Gefahr ernsthafter epidermaler Dehydrationskomplikationen. Bitte, was? Auch bekannt als allgemeine Austrocknung. Kannst du mir helfen, Ryder? Klar, und ich bring Verstärkung mit. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Sky sauste gerade wieder die Wasserrutsche hinunter, als die Chips an den Halsbändern der Fellfreunde zu blinken begannen. Paw Patrol zur Zentrale! Ryder braucht uns! Sofort flitzten alle los. Nur Marshall war mal wieder der Letzte. Wartet auf mich! Irgendwie konnte er vor der gläsernen Fahrstuhltür nie rechtzeitig abbremsen. Nichts passiert! Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Und während er die Fellfreunde nach oben in die Zentrale brachte, wo Ryder auf sie wartete, schlüpften diese in ihre Einsatzanzüge mit den dazugehörigen Helmen und Rucksäcken. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Danke, dass ihr gekommen seid. Ein armer kleiner Wal steckt in Schwierigkeiten. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein und Captain Tollpatsch erschien. Er muss zurück ins tiefe Wasser. Und zwar schnell. Er vermisst bestimmt seine Mama. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Rubble? Wuhu! Könntest du einen Kanal graben, damit das Wasser den Babywal erreicht? Wenn dann die Flut kommt, kann der Wal ins Meer gleiten. Rubble ist der Retter. Marshall. Für dich habe ich auch eine Aufgabe. Du wirst den Wal nass spritzen, bis die Flut kommt. Ja, ich mache den Babywal nass, nass, nass. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Alle machten sich bereit, um dem Riesenbaby zu helfen. Nacheinander sausten sie die große Rutsche hinunter, die direkt aus der Zentrale ganz nach unten führte, wo ihre Fahrzeuge standen. Als erster sprang Rubble in seinen gelben Bagger und machte die Schaufel startklar. Dann hüpfte Marshall in sein Feuerwehrauto, überprüfte die Schläuche und natürlich die lange Leiter. Ryder griff nach seinem Helm und schwang sich dann auf sein rotes Quad mit den vier dicken Reifen. Jetzt konnte es losgehen. Die drei nahmen den kürzesten Weg hinunter zum Strand, wo Captain Tollpatsch ihnen schon von Weitem zuwinkte. Er stand neben einem Wal, der zwar ein Baby, trotzdem aber ziemlich groß war und in einer Sandkuhle lag. Die Helfer auf vier Pfoten sind zur Stelle. Danke, Ryder. Ich schaffe es einfach nicht, den Babywal nass zu halten. Keine Sorge. Wenn er es nicht ins Wasser schafft, dann kommt das Wasser zu ihm. Marshall, leg los! Der Feuerwehrhund lenkte sein Feuerwehrauto direkt neben den Wal und fuhr die Leiter aus. Ganz oben an der Spitze hing ein Schlauch, aus dem jetzt Wasser strömte und den Babywal von oben nass machte. Dann sprang Marshall auf den Boden und schaltete die Wasserdüsen an seinem Rucksack ein. Jetzt gibt's eine schöne Abkühlung für dich. Dem Wal gefiel das sehr. Er sperrte sein Maul auf, um einen großen Schluck zu trinken und spuckte einen dicken Strahl dann direkt auf Marshall, der sich ein Stückchen weiter unter einem Haufen Sand wiederfand. Volltreffer! Der kleine Wal kann echt gut zielen. Sorg dafür, dass der Kanal schön breit ist, Rubble. Wir brauchen viel Wasser, damit der Plan gelingt. Ich schaufel los! Rubble fuhr mit seinem Bagger immer wieder um den Wal herum und schaufelte dabei so viel Sand weg, wie er nur konnte. So wurde der Graben immer tiefer und tiefer. Ich bin hier fast fertig, Ryder! Gleich kommt die Flut. Dann werden wir sehen, ob alles klappt und der Wal hinausgleiten kann. Ich baggere noch den Damm weg, damit das Wasser rein kann. Dazu benutzte die Bulldogge die kleine Schaufel am Rucksack. Rubble ist der Retter! Gerade noch rechtzeitig. Da kommt das Wasser! Es steigt höher und höher! Komm schon, Wasser, höher! Aber es reichte nicht. Ich fürchte, die Flut kommt nicht höher als bis hier, Ryder.